Lektion 4. Übung A4. Hören Sie jetzt zwei Gymnastiksendungen. Erstens. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Woche möchte ich mit Ihnen die Bewegungsmöglichkeiten unseres Körpers durchgehen, ausprobieren. Heute geht es um das Kreisen. Sie stellen sich aufrecht und kreisen nur mit den Händen. Locker im Handgelenk. Kreisen nach außen und kreisen nach innen. Und beschreiben Achterschwünge. Kreisen und beschreiben dabei eine Acht. Gehen locker in den Knien mit. Lassen den linken Arm ruhen, komm mit dem rechten Arm hoch und weiter nach hinten und kreisen mit dem rechten Arm seitlich. Schön weich, locker in den Knien mitgehen. Sie kreisen aus der Schulter heraus und vorwärts kreisen. Sie lassen den rechten Arm ruhen und kreisen links, seitlich. Und vorwärts. Sie kreisen mit beiden Armen nach hinten. Locker in den Knien mitgehen, beide Arme über hinten, beide Arme über vorn. Sie lassen die Arme ruhen, bewegen die Hände kreisend. Zueinander, auseinander. Sie kommen mit dem rechten Arm hoch und folgen mit dem linken und kreisen nacheinander. Nach hinten und kreisen nach vorn. Wie ein Mühlenrad. Mal vor, mal nach hinten. Sie lassen die Bewegung kleiner werden. Sie kommen mit beiden Armen hoch. Und der rechte Arm kreist über vorn, der linke über hinten. In die andere Richtung. Sie lassen die Bewegung kleiner werden. Sie bewegen wieder nur die Hände im Handgelenk. Auseinander. Kommen mit dieser Bewegung nach vorn. Lassen die Arme gestreckt, sodass die Arme in der Waagerechten sind, vorm Körper. Bleiben in der kreisenden Bewegung und ziehen die Arme auseinander zur Seite. Kreisen andersherum, kommen nach vorn, kommen runter, lassen die Bewegung kleiner werden, lassen die Bewegung ruhen, sie spüren ein wenig nach, sie erlebten das Kreisen. Auf Wiederhören! Zweitens. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Zum Abschluss der Woche wollen wir noch die Bewegungsmöglichkeiten der Beine ausprobieren. Sie stellen sich leicht parallel und beginnen nun nur die Füße abzurollen. Rechts, links, rechts, links. Abrollen, das heißt, Sie bleiben mit den Zehen am Boden und lösen und senken die Fersen. Rechts, links, rechts, links. Schön locker in den Knien mitgehen. Sie bleiben in dieser Bewegung. Sie rollen Ihre Füße ab. Sie lösen nun die Füße, sodass Sie auf der Stelle gehen. Lösen die Füße. Rechts, links, rechts, links. Sie bleiben in dieser Bewegung. Und kommen ganz leicht ins Hüpfen. Und Sie spüren, diese Bewegung geht weiter bis in die Hüften. Sie hüpfen auf der Stelle. Sie lassen die Bewegung wieder kleiner werden. Sie gehen. Sie lassen die Bewegung noch kleiner werden. Sie rollen die Füße ab. Sie lassen die Füße ruhen und bewegen nun nur das rechte Bein aus der Hüfte heraus kreisend. Sie spüren die Bewegung im Hüftgelenk, Sie kreisen. Über vorn, nach hinten. Andersherum. Sie kommen mit dem rechten Bein zurück, lösen das linke und bewegen das linke kreisend aus der Hüfte heraus. Machen Sie ruhig kleine Bewegungen. Sie spüren die Bewegung im Hüftgelenk. Andersherum. Sie kommen zurück, lösen das rechte Bein. Und bewegen das rechte Bein wie eine Acht. Aus der Hüfte heraus. Sie kommen zurück, lösen das linke Bein, bewegen das linke Bein wie eine Acht. Sie kommen mit dem Bein zurück. Sie schwingen das rechte Bein vor dem Körper. Nach links, nach rechts. Schwingen. Schön locker. Sie schwingen das linke Bein. Vor dem Körper, nach rechts, nach links. Sie kommen mit dem Bein zurück, Sie bewegen wieder die Füße, abrollend. Sie lassen die Bewegung kleiner werden. Ja, so haben Sie einen Teil der Bewegungsmöglichkeiten kennengelernt. Ich bedanke mich, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Lektion 4. Übung B3. 2. Hören Sie das Gesundheitstelefon. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das Gesundheitstelefon Rheinland-Pfalz informiert Sie heute über das Gesundheitsthema Schlafstörungen. Ein Leiden, das gut einem Fünftel der Bevölkerung zeitweise oder dauernd zu schaffen macht. Wie oft, wie lange und wann wir schlafen müssen, sagt uns eine Art innere Uhr. Sie steuert neben vielen anderen Lebensvorgängen auch unseren individuellen Schlaf-Wach-Rhythmus. Wir besitzen sozusagen eine biologische Uhr. Diese Uhr ist auch verantwortlich dafür, dass sich unser Körper von selbst den Schlaf holt, den er braucht. Woran liegt es, wenn unsere biologische Schlafuhr nicht mehr richtig tickt? Was die nächtliche Erholung stört, kann viele Ursachen haben. Eine Ursache ist das Schnarchen. Schnarchen ist in der Regel ungefährlich. Eine Ausnahme bilden Atemregulationsstörungen, die sich auch durch unregelmäßiges und heftiges Schnarchen bemerkbar machen. Über die sogenannte Schlafapnoe haben wir Sie im Mai diesen Jahres informiert. In der Regel verschwinden die Schlafstörungen, wenn die Grunderkrankung wirksam behandelt wird. Oft bemerken die Betroffenen die zugrunde liegende Erkrankung gar nicht und erst die massive Störung des Schlafs macht darauf aufmerksam. Bei sehr hartnäckigen Schlafstörungen sollten Sie mit Ihrem Arzt besprechen, ob eventuell eine Untersuchung beim Facharzt oder im Schlaflabor notwendig ist. Akute oder chronische Schlafstörungen sind auf Dauer nicht mit Medikamenten oder Hausmitteln in den Griff zu kriegen. Sicher ist, fast jeder, der unter Schlafstörungen leidet, hat Erfahrungen mit Medikamenten. Das fängt mit Hausmitteln an. In hohen Dosierungen sind auch die nicht mehr harmlos. Wenn Sie beispielsweise jeden Abend 4 Tassen Baldrian-Tee trinken, dann ist das eindeutig zu viel. Dann die Schlaftabletten, die oft in zu hohen Dosierungen genommen werden. Die Medikamentenabhängigkeit erhöht sich, wenn Schlaftabletten zusammen mit anderen Mitteln genommen werden. Bei Schlafstörungen muss grundsätzlich Ursachenforschung betrieben werden. Wenn Sie schlecht schlafen, kann das auch seelische Ursachen haben. Eine mögliche Reaktion auf psychisch bedingte Schlafstörungen sind sogenannte Schlafwahrnehmungsstörungen. Die Betroffenen schätzen ihren Schlaf falsch ein. Sie wachen zwar nachts manchmal auf, haben zwischen den Wachzeiten aber gut geschlafen. Grübeln oder Anspannung vor dem Schlafengehen sind typische Ursachen dafür. Charakteristisch ist auch, dass sich das anstrengende Nachdenken in den nächtlichen Wachphasen wiederholt und dass Sie am Morgen zu früh aufwachen. Dahinter stecken oft seelische Konflikte, die sich überwiegend abstellen lassen. Es hilft manchmal schon, mutig Dinge anzustellen und zu klären, die den Alltag belasten. Zum Schluss möchten wir Ihnen noch einige Tipps geben, wie Sie Einschlaf- und Durchschlafstörungen selbst ausschalten können. Diese Anleitung zur Selbstbehandlung kann aber einen Arztbesuch nicht ersetzen. Erstens, widmen Sie gelegentlich auftretenden Schlafstörungen nicht zu viel Aufmerksamkeit, sonst geht die unbefangene Einstellung zum Schlaf verloren. Geben Sie sich dem Schlaf passiv hin und versuchen Sie nicht aktiv einzuschlafen. Zweitens, machen Sie tagsüber Entspannungsübungen. Konzentrierte Atemübungen oder muskuläre Entspannung bieten sich da an. Nehmen Sie sich nicht vor, einschlafen zu können, und wer unbedingt schlafen will, bleibt eh wach. Der Stress, unbedingt einschlafen zu wollen, aktiviert Sie nur. Entspannen Sie sich. Drittens, bewegen Sie sich tagsüber möglichst viel an der frischen Luft. Viertens, nehmen Sie frühzeitig Ihre Abendmahlzeit ein. Ab 15 Uhr sollten Sie keinen Kaffee oder schwarzen Tee trinken. Fünftens, setzen Sie sich einen Termin, an dem Sie aufhören zu arbeiten oder sich mit Problemen zu beschäftigen. Schalten Sie ganz bewusst auf Freizeit um. Sechstens, gehen Sie erst zu Bett, wenn Sie sich müde fühlen. Sollte die Erwartungsangst vor dem nächsten Tag Sie überwach halten, dann gehen Sie dennoch zeitig zu Bett. Sagen Sie nie beim Zubettgehen, sicher kann ich eh wieder nicht schlafen, ich fühle mich so wach. Damit reden Sie Schlafstörungen geradezu herbei. Siebtens, lüften Sie das Schlafzimmer vor dem Schlafengehen nochmals durch.

Mit Wasser kann man eine gewisse unspezifische Reiztherapie erzeugen, wenn man sie auf bestimmte Teile des Körpers und der Haut bringt. Von dort aus gehen Signale aus über sensible Nerven in das Körperinnere, die dann in gewisser Weise zu Umstimmungen führen, die einem Heilungsprozess dann durchaus nützlich sind. Natürlich muss man auch die Grenzen kennen. Bei schweren Erkrankungen wird man also nicht mit Wasser therapieren, sondern es sind dann doch mehr die psychovegetativen Erkrankungen, Befindlichkeitsstörungen oder dass man eben einfach möchte, dass der Patient sich wieder frischer, wohler und leistungsfähiger fühlt. Welche Punkte des Körpers sind das? Ja gut, da gibt es unterschiedliche Punkte. Es gibt das Fußbad, es gibt aber auch das Armbad, es gibt Güsse mit kaltem Wasser, mit heißem Wasser. Da ist also eine ganze Lehre draus entwickelt worden und die Bademeister in Wörishofen, die haben da schon Riesenerfahrung damit. Der nächste Punkt, Bewegung. Ja, Bewegung ist an sich nichts typisch Kneippsches. Der Mensch ist eben dazu geschaffen, dass er sich auch bewegt. Und wenn man zurückgeht in seine Urzeit, dann musste er sich wohl viel mehr bewegen, um seine Nahrung zu beschaffen. Heute kann er das mit einem Bleistift am Schreibtisch machen, aber er nützt dann seine Muskulatur nicht mehr aus. Ich meine, der Körper muss die Dinge, die ihm zugeordnet sind, also auch seine Muskulatur, permanent benutzen. Denn über Bewegung wird ja nicht nur die Muskulatur im Training gehalten, auch der Kreislauf, die Atmung, das hat ja auch noch weitere Konsequenzen. Deswegen ist Bewegungstherapie eigentlich auch eine Aktivierung des gesunden Körpers. Ernährung. Heute spricht man allgemein von einer Vollwertkost. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung gibt ja auch immer wieder Richtlinien raus. Was hat sich Kneipp darunter vorgestellt? Gut, ich meine, Kneipp sagte, eine Überernährung ist ungesund. Und wir wissen heute, dass zum Beispiel die Zuckerkrankheit beim Erwachsenen, Diabetes, in den meisten Fällen einfach die Folge des Übergewichtes ist. Oder Ernährung, die zu viel Fett enthält, gilt heute als sehr problematisch bei der Entstehung der Arteriosklerose. Und es gilt, eine gemischte Kost, die auch genügend Ballaststoffe enthält, einzuhalten. Und auch da hat Kneipp letztlich dafür Regeln gegeben. Und was verstand er denn unter einer Ordnungstherapie? Ordnungstherapie bedeutet, dass der Mensch in seinem täglichen Verhalten gewisse Zeiten der Ruhe, gewisse Gleichmäßigkeiten für bestimmte Tätigkeiten einhalten sollte. Denn damit rastet er nicht aus und begibt sich nicht in extreme Situationen hinein. In einem Gleichgewicht auch des täglichen Verhaltens liegt eben auch eine bessere Möglichkeit, eine Situation zu schaffen, in der er gesund sein kann oder in der er sich wieder in Richtung Gesundheit zurückbewegen kann. Auch Ordnungstherapie ist letztlich nicht eine Erfindung von Kneipp. Die gibt's auch in anderen Naturheilverfahren, aber sie passt sehr gut dazu, um den Menschen, ihn wieder in ein gewisses Gleichgewicht, körperlich, auch seelisch, hineinzubringen. Und das ist ja heute in unserer stressbewegten Zeit eigentlich hochaktuell, diesen Ausgleich zu schaffen, dafür zu sorgen, dass das Leben so im Ausgleich, im Einklang mit sich selbst ist. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier gibt es schon Erfahrungen aus der alten, traditionellen indischen Medizin, die immer wieder gepredigt hat, sowohl körperliches als auch geistiges Gleichgewicht zu halten. Denn das sind die besten Voraussetzungen dafür, dass ein Organismus nicht krank wird und sind aber auch Voraussetzungen, dass ein kranker Organismus sich wieder in Richtung Gesundheit einrichtet. Lektion 4. Übung VT1. Hören Sie ein Gespräch zwischen Amparo Aymeric und der Sozialberaterin der Universität, Frau Ehlers. Teil 1. Guten Morgen, mein Name ist Amparo Aymeric und ich komme aus Spanien. Ich möchte hier promovieren und ich habe gehört, dass hier in Deutschland das mit der Versicherung ist anders als bei uns. Und ich möchte mich informieren darüber und Ja, sind Sie die zuständige Person dafür? Bin ich hier richtig? Ja, guten Tag, ich bin Frau Ehlers. Ich bin die Person dazu und kann Ihnen auch Ihre Fragen beantworten. Wissen Sie schon etwas von unserem Versicherungswesen? Ich habe einen Blatt, diesen Blatt hier gefunden, diesen Gruppenkrankenversicherung. Und ich habe was darüber gelesen, aber ich möchte genauere Informationen darüber haben. Wenn Sie noch den Deutschkurs besuchen, also noch keine Fachstudentin sind, können Sie nicht pflichtversichert werden. Wir haben in Deutschland eine Versicherung, die für alle Fachstudenten da ist. Das sind Ersatzkassen. Das ist relativ einfach für Sie. Ich habe noch eine Frage. Was sind diese Ersatzkassen? Ich meine, an wen kann ich mich da wenden oder wie sieht das aus? Das sind staatlich überwachte Krankenkassen. Ja. Jede Krankenkasse hat den gleichen Betrag. Mhm. Und auch hier auf dem Gelände der Universität gibt es schon zwei Krankenkassen, bei denen Sie sich erkundigen können, die Ihnen da weiterhelfen. Wenn Sie im Deutschkurs sind, können Sie dort nicht versichert werden. Oder wenn Sie über 30 Jahre alt sind, dann müssen Sie eine private Krankenkasse suchen. Ja. Das ist schwieriger, weil die Unterschiede sehr groß sind bei den privaten Krankenkassen. Ja, und können Sie mir eine private Krankenkasse empfehlen? Ja, wir hier auf dem Campus ganz sicher, da wir eine sozial gestützte Gruppenkrankenversicherung haben. Ja, das ist, was hier auf dem Papier steht. Ja. Okay. Da haben wir uns sehr angestrengt, einen Vertrag zu machen mit einer privaten Krankenkasse. Wir betreuen sie aber und die Beträge, die sie dann zahlen müssen, sind geringer als bei den anderen privaten Krankenkassen, weil wir das subventionieren. Ja. Es entspricht aber nun wirklich der gleichen Versorgung wie bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Ja. Und sie werden ihre Rechnungen und Rezepte, wenn Sie zum Arzt gehen müssen, nicht selbst zahlen müssen, auch nicht vorlegen. Teil 2. Ja, und eine Frage hier steht, das ist über die Leistungen. Die Leistungen entsprechen einer medizinischen Grundversorgung. Was versteht man hier in Deutschland unter Grundversorgung? Man versteht darunter, dass es jetzt akut auftretende Krankheiten sind. Ja. Wenn Sie jetzt mit einem Herzfehler hierher kämen und eine Herzoperation brauchten, dann könnte das von dieser Krankenkasse nicht geleistet werden. Ja, aber zum Beispiel Zahnarzt oder so? Ja, auch das wird gezahlt, aber es muss auch akut sein. Mhm. Auch für die deutschen Studenten ist es nicht möglich, dass man eine Prothese oder größere Zahnbehandlungen durchführt, die nicht unbedingt jetzt nötig sind, akut sind. Mhm. Ja, das. Ja, ja, ist schon klar. Und eine Frage, habe ich das so richtig verstanden, dass man die Medikamente nicht bezahlen muss? Ja. Okay. Lektion 5. Übung A3. Hören Sie das Lied Veronika, der Lenz ist da. Veronika, Veronika, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da. Die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns sing, die Wälder zing. Sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Jüngling spricht, Fräulein, wollen Sie oder nicht? Draußen ist Frühling, der Poet Otto Licht hält es jetzt für seine Pflicht, er schreibt dieses Gedicht. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen talala. Die ganze Welt ist wie perfekt. Veronika, der Spargel weg. Ach du Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Welt ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama Veronika, der Lenz ist. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Die Sonnen verlogen, der Lenz ist da. Oh, Veronika, die ganze Welt ist wie verhext. Veronika, der Spargel wächst. Oh, Veronika, Veronika, die Welt ist grün. Drum lass uns in die Wälder ziehen. Sogar der liebe gute alte Großpapa sagt zu der lieben guten alten Großmama, Veronika, der Lenz ist da. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen tralala. Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika, der Spargel wächst. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Hören Sie den Refrain noch einmal. Veronika, der Lenz ist da, die Mädchen singen talala. Die ganze Welt ist wie perfekt, Veronika, der Spargel wächst. Ach du Veronika, die Welt ist grün, drum lass uns in die Welt ziehen. Der liebe alte Großpapa sagt zu der guten Großmama, Veronika, der Lenz. Lektion 5. Übung A7. Hören Sie das Lied Sabine der Gruppe Trio. Hallo? Sabine? Wie geht's? Ne? Pass mal auf. Ja, es ist im Radio. Und wir hatten diese Musik im Radio und da musste ich natürlich an dich denken. Weil du ja auch letztes Mal gesagt hattest, ich soll ruhig wieder anrufen, ne? Und doch, hast du gesagt, doch. Doch, bestimmt. Und dann diese Musik, weißt du? Ja, und dann dachte ich, ruf doch mal an und was? Hallo? Sabine? Nee, ich dachte nur, dass du dann mal rumkommst. Ja, wie? Wie? Nee, ach, weißt du doch. Ja. Nee. Nee, das sehe ich nicht so. Nee, das muss ja auch nicht sein. Nee, weißt du doch, das ist doch jetzt. Du und ich und weißt du auch, wie letztes Mal. Hä? Wieso? Das verstehe ich nicht. Letztes Mal hast du ganz anders, also, was?

Nee, das ist schon in Ordnung. Nee, ist schon in Ordnung. Okay. Okay. Lektion 5. Übung C2. Hören Sie Volker Hinnenkamp zum Thema Angst in interkulturellen Begegnungen. Teil 1. Ich meine, wenn wir so einen Fall lesen in der Zeitung, dann glaube ich, dass sehr viele, die in Deutschland zu Gast sind, vielleicht Angst haben, sich normal zu bewegen. Von daher glaube ich, dass so ein Fall, der vielleicht ein Fall von interkultureller Problematik ist, nicht typisch ist, jedenfalls nicht in dieser, also in dieser Form des Auswuchses, dass gleich die ganze Stadt hinter einem herjagt und dass die Polizei die Verfolgungsjagd aufnimmt. Und trotzdem glaube ich, dass in diesem Fall trotz sehr viele Aspekte drinstecken, die sehr wichtig sind für die interkulturelle Kommunikation. Die Zeitung schreibt natürlich nur das, was sensationell ist. Und die Zeitung schreibt nichts darüber, was vielleicht ja, diejenigen Menschen interessiert, die sich solche Fragen stellen. Wie würde ich denn auf eine Frau zugehen? Muss man da bestimmte Regeln beherrschen? Muss man vielleicht langsam auf eine Frau zugehen? Darf ich als Mann überhaupt auf eine Frau zugehen? Und darf ich als junger Mann einfach problemlos auf eine ältere Frau zugehen? Also ich würde das normalerweise immer mit beantworten, ja, man darf das alles machen. Trotzdem muss man bestimmte Sachen beachten, wenn man das macht. Also wir wissen zum Beispiel aus sehr vielen Studien zur Kommunikation, dass alles seine Vorbereitung braucht. Wann immer ich jemanden begrüße, dann merkt der das meistens schon vorher, dass ich ihn begrüße. Und wann immer ich jemand um Auskunft fragen will, mache ich mich irgendwie bemerkbar, gehe auf die Person zu, schau sie an, sage guten Tag, sage Entschuldigung. Wir wissen nicht, was der junge Mann in diesem Beispiel gemacht hat. Und vor allem, wir wissen nicht, was er gemacht hat, aber wir wissen, dass er davongelaufen ist. Und warum ist er wohl davongelaufen? Ich nehme an, er hat einfach Angst gehabt aufgrund der Reaktion der Frau. Und Angst in der Kommunikation und vor allem in der Kommunikation zwischen Deutschen und Ausländern ist ein schlechter Ratgeber, kann ich nur sagen, ein sehr schlechter Ratgeber. Und von daher glaube ich, müssen wir sehr viel tun, auch in der interkulturellen Kommunikation, im Unterricht, uns auf solche Situationen vorzubereiten und auch darauf vorzubereiten, dass Unvorhergesehenes passiert. Aber gleichzeitig nicht davon auszugehen, dass all das, was unvorhergesehen ist, auch dramatisch ist. Von daher würde ich sagen, von vornherein nicht mit Angst an solche Situationen herangehen, vielleicht mit Vorsicht, aber nicht mit Angst. Teil 2. Wenn Sie unsicher sind in einer Situation, wenn Sie für einen Moment lang wieder Angst haben, dass Sie nicht richtig gehandelt haben, dann würde ich an Ihrer Stelle erstmal diese Angst beiseite stecken und einfach eine andere Interpretation bemühen. Es gibt immer mehrere Interpretationen. Aber es gibt so etwas wie, sage ich mal, eine Krankheit, die typisch ist für interkulturelle Kommunikation. Wir nehmen alles wahr, dass es entweder falsch ist, was wir machen, oder dass es richtig ist. Und wir tun so, als würden wir zu Hause in unserer Muttersprache, in unserer eigenen Kultur auch immer nur das Falsche oder das Richtige machen. Viel wichtiger als alles richtig zu machen, viel wichtiger ist, dass Sie selbst bleiben, dass Sie Sie selbst bleiben, dass Sie sich wohlfühlen in der Situation. Denn wenn ich am Anfang gesagt habe, Angst ist ein schlechter Begleiter, ein schlechter Ratgeber, kann ich nur sagen, durch Angst lernen Sie nicht die Sprache, durch Angst werden Sie auch nicht sensibel, denn durch Angst sind sie nur mit sich selbst beschäftigt. Was sie stattdessen werden müssen, ist ein guter Beobachter, vielleicht ein kühler Beobachter. Und sie sollten auch sozusagen ihre Angst von oben sehr kühl betrachten und sie im Moment zur Seite legen. Natürlich können sie auch einiges machen, um mit ihrer Angst umzugehen. Sie können wiederkehrende Situationen, wiederkehrende Gespräche können Sie vorbereiten. Sie können Sie vorbereiten, nicht nur indem sie die Redemittel lernen, sondern indem sie die Redemittel lernen, mit der Situation umzugehen und sie auch in Frage zu stellen, den Kommunikationspartner zu fragen, ihm Fragen zu stellen, sie mit einzubeziehen, ihre Kommunikationspartnerin, und zu sagen, einfache Dinge manchmal. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Entschuldigung, könnten Sie das nochmal sagen? Ich komme nicht mit. Ich habe das so verstanden. Lektion 5. Übung C8. Hören Sie Szenen im Café. Erstens. Hör mal, es tut mir wirklich leid. Wie konntest du mir das antun? Du kannst mir nicht nochmal verzeihen. Fass mir nicht an! Erst gehst du mit dieser Küche ins Bett und dann soll ich dir einfach so verzeihen? Aber Schätzchen. Nicht Schätzchen. Hast du noch irgendetwas zu deiner Rechtfertigung zu sagen? Ist es denn nicht vorbei? Naja, weißt du, ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Ach Mann, ich kann es einfach nicht glauben. Ach Mensch, jetzt hör doch auf. Ich liebe dich doch. Zweitens. Entschuldigung, ist der Platz hier noch frei? Ja, schon, aber... Sie warten noch auf jemanden. Nein, nein, setzen Sie mich ruhig. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Sagen Sie, sind Sie öfter hier? Die Karte ist ja sehr vielversprechend. Was ist denn hier empfehlenswert? Da kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Ach, hören Sie, nun sollen Sie doch nicht so abweisen. Ich tue Ihnen doch nichts. Wie wär's? Darf ich Sie zu einem Cappuccino oder zu einem Gläschen Sekt einladen? Hören Sie mal, ich möchte wirklich gerne meine Ruhe. Entweder Sie setzen sich an einen anderen Tisch oder Sie halten den Mund. Drittens. Aber hör mal, du kannst doch nicht allen Ernstes glauben, dass Koch die Wahrheit gesagt hat. Warum nicht? Er gibt ja zu, davon später erfahren zu haben. Und seine Berater... Was heißt hier seine Berater? Der Mann ist doch bekannt dafür, dass er sich um jeden Kleinkram selber kümmert, dass er immer voll auf den Laufenden gehalten werden will. Ja schon. Aber das heißt doch nicht, dass er die Einrichtung der schwarzen Konten veranlasst hat. Wieso denn nicht? Auch ein Korinthenkracher kann ein Feind sein. Aber okay, nehmen wir mal an, er hat es nicht gewusst. Was dann? Wie meinst du das? Naja, soll er deswegen nicht belangt werden, wo jeder kleine Beamte ein Verfahren kriegt, wenn einer seiner Untergebenen etwas Falsches getan hat? Ach komm, das kann man doch wirklich nicht vergleichen. Argumentier doch mal logisch. Ach, das ist nicht logisch. Nur weil du mich nicht überzeugen kannst, ha? Ach, hör schon auf. Ach. Viertens. Weißt du, ich bin einfach froh, dass wir uns begegnet sind. Nicht wahr? Weißt du, ich glaube, das war Schicksal. Du, deine Ohrringe, die stehen dir ganz toll. Ja, findest du wirklich? Sind sie nicht zu klein? Nein, nein. Du hast doch auch so süße kleine Ohren. Hm? Ach so. Du hast ganz tolle Augen. So ausdrucksstark. Ehrlich? Stell dich meine Brille nicht in. Nein, gar nicht. Im Gegenteil. Ich liebe Männer mit Brillen. Ach ja? Du, sag mal, Ja? Kannst du dir vorstellen... Und was? Du gefällst mir total gut. Weißt du, ich würde gern mit dir zusammen sein. Hören Sie jetzt die Szenen im Café nochmal, normal gesprochen. Erstens. Hör mal, es tut mir wirklich leid. Du, wie konntest du? Wie konntest du mir das antun? Du, kannst du mir nicht nochmal verzeihen? Fass mich nicht an! Erst gehst du mit dieser Tussi ins Bett und dann soll ich dir einfach so verzeihen? Aber Schätzchen... Nichts, Schätzchen! Hast du noch irgendetwas zu deiner Rechtfertigung zu sagen? Ist es wenigstens vorbei? Naja, weißt du, ich habe noch nicht mit ihr gesprochen. Ach Mann, ich kann es einfach nicht glauben. Ach Mensch, jetzt hör doch auf. Ich liebe dich doch. Zweitens. Entschuldigung,

Soll ich dir was Senf bringen? Geht so. Dann lass dir mal schmecken. Kannst du was nachhaben? Danke, Mia. Ehe, Liebe und Beruf. Frau Dr. Barbara Drommen beantwortet Fragen der Leserin. Am glücklichsten ist mein Freund bei seiner Mutter, Frau Susanne I. aus B. Unser Vater ließ uns seelisch verkümmern, Isabel N., 16, aus M. Ich leide unter meinem Mann, ohne dass er das merkt. Von Dore T. aus S. Wir reden miteinander, aber immer nur das Notwendigste über das Wetter, das Essen und das Fernsehprogramm. Es ist nichts Geistiges zwischen uns, glaube ich. Das ist meine größte Sorge. Ich möchte lieber heute als morgen ausziehen und verschwinden. Mir fehlt aber der Mut und das Geld. Freunde oder Verwandte, die mir wirklich helfen könnten, habe ich nicht. Was soll ich Moin, Tribold, altes Haus. Na, lang zu, dein Sauerfleisch wird ja warm. Mia, holteste Wirtin, mach uns zwei Pilzes und zwei Korn. Geht auf mich. Was ist los? Hast du im Lotto gewonnen? Genau, Tribold, drei richtige. Und die wäre jetzt gnadenlos versoffen. Ich hab vielleicht einen Brand. Was liest du denn da für einen Schwachsinn, Tribold? Fürstenhochzeit in Bückeburg. Die Creme des europäischen Adels traf sich zu Fürst Hohenlohes 60. in einem Meer von Blumen, Fürstin Agathe. Wo liegt denn Hohenlohe? Weiß ich doch nicht. Guck mal hier, das gab's ja noch nie. Gottesdienst für Tiere. Iss was, Tribold, du fällst vom Fleisch. Aber das ist ja nicht zu fassen, hört euch das an. Und beim Vater Unser ertönt fröhliches Bellen und Miauen. Aber die haben auch Rad ab. Hier, großer psychologischer Test. Können Sie Ihre Angst geschickt überspielen? Ich werde nicht mehr. Und so ein Scheiß liest ist du, Doras Tribold. Zeitung. Dora, die liest sowas? Also ich würde das meiner Alten verbieten. Mia, was ist denn nun? Stützstrümpfe nicht mehr auf Krankenschein. Hausarbeit will geplant sein. Lasst Blumen sprechen, die Rose. Wir flechten uns ein Bastkörbchen für Muschi. Apropos Rosen, sag mal, kommst du noch an die Rosen? Ja. Du hattest doch ein Laster, zwei Laster, drei Laster. Ja, muss ja nicht ein Laster sein. Bin schon da. Zwei Pilz und zwei Korn. So, hier. Bitte. Na, seid ihr schon wieder am Dealen? Mia, Geschäfte sind Männersache. Prost, Tribold. Prost. Prost. Die Ginsengkur rettete unsere Ehe. Also, wenn du mich fragst, Volksverdummung. Die Leser werden doch noch von vorn bis hinten. Aber Leserbriefe sind spannend, manche jedenfalls. Na, sowas wie Fragen Sie Frau Irene und so, ne? Die sind doch sowieso alle glatt getürkt. Das weiß man mittlerweile. Die sitzen mit ihren breiten Ärschen in der Detraktion und lachen sich krank über den Mist, den sie die Hausfrauen wieder unterjubeln. Du meinst, die erfinden die Briefe? Na klar. Du glaubst doch wohl nicht, dass nur eine Frau an so eine Zeitung schreiben würde. Ich weiß, ich klingt aber ziemlich echt. Hier, hört ihr das an, ob die auch das erfunden haben? Ich lebe in einer Kleinstadt. Ich habe zwar einen Beruf erlernt, übe ihn aber seit meiner Heirat nicht mehr aus. Komm, hör auf. Diese Heirat, du willst doch nicht den Stuss vornehmen. Diese Heirat ist es auch, warum ich mich verzweifelt an Sie wende, verehrte Frau Doktor. Kurz gesagt, meine Ehe ist die Hölle. Nicht, dass Mia, mich mein Mann schlägt oder sonst misshandelt. Oder du bist dass doch das Expertin ganze Geld versäumt, oder sich mit anderen Frauen noch rumpackt. Nein, er ist ein ordentlicher Mann. Aber seit er in Rente ist, hat er nur noch im Kopf, wie man unbedingt reich werden kann. Er macht die komischen Geschäfte. Ja, ja, ja. Aber mit mir redet er kein Wort. Wir sprechen wohl miteinander. Aber immer nur das Notwendigste über das Wetter, das Essen und das Fernsehprogramm. Es ist nichts Geistiges zwischen uns. Und das nimmst du ernst? Das ist meine größte Sorge. Ich möchte lieber heute als morgen ausziehen und verschwinden. Mir fehlt aber der Mut und das Geld. Und Freunde oder Verwandte, die mir wirklich helfen können, habe ich nicht. Was soll ich bloß tun? Ist ja gar nichts. Doch, doch, ich esse schon noch. Mach uns doch mal dasselbe. Wenn alles wahr ist, was sie geschrieben hat, und du wärst der Briefkastenonkel, was würdest du ihr raten? Soll sie sich doch trennen. Und wo soll sie hin? Das weiß ich doch nicht. Mia, das Bier steht sich noch ein Bein in den Bauch. Was meinst du denn mit nichts Geistiges? Soll ich mit je jeden Abend ins Theater laufen oder einen Volkshochschulkurs besuchen? Wir bereiten kleine Näschereien. Du weißt ja auch nicht. Auch ein Korn dabei? Klaro, dann staubt das Pilz nicht so. Also ich hätte sie rausgeschmissen. Wieso denn das? Was denkst du, wie die dem schon die Hölle heiß gemacht hat? Der hat doch keine ruhige Minute mehr gehabt. Aber sie hat doch geschrieben, dass sie gar nicht mehr miteinander geredet haben. Da war absolut Funkstille, Na sag eben. Ich dir. Raus mit ihr! Kleppinger. So, hier die Herrengedecke. Bitte, wohl bekommst. Danke, Mia. Na, ist doch wahr. Was soll ich mit einer Frau, die nicht mehr mit mir redet? Vielleicht hat er ja nicht mehr mit ihr geredet.